probier den Quickbox noch ein drittes Mal und ich zieh dir die Prothese ab. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Okay, ich fahre noch mal kurz rechts ran und kratze euch vom Reifen ab. Ich komm rein, wo ich will, als wär mein Penis ein Durchsuchungsbefehl. Schönen Gruß an deine Betoncrew in der Spree. Okay, mein Freund, ich glaub dir, dass du nicht mehr kiffst. Jetzt rappst du nach 10 Nackensteaks, sei doch, du bist nicht ich. Ich renn mit Peitsche durch die Hood wie deine Mom durch die Piepshows. Abgehärtet durch den Zoo wird mein Penis nur noch steif auf dem Friedhof. Ihr könnt uns ruhig im Gummizell stecken, euch danach mit Emo treffen, auf dem Karneval rappen. Ich nehm mein Frühstück auf der Weide, du deinst über den Tropf. Du hast gelernt und trägst einen Keusch als Gürtel am Kopf. Deine Mama wollte nicht, doch war sehr vernünftig. Jetzt seid ihr reich, es waren 1,50 €. Wir wollen Elefantensteaks, doch keiner legt sie für uns auf. Ihr macht Clubsongs, keiner legt sie für euch auf. Jeder vorm Club guckt nur auf mich, denn ich flieg grad aus der Tür. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Probier den Quickbox noch ein drittes Mal und ich zieh dir die Prothese ab. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Okay, ich fahre noch mal kurz rechts ran und kratze euch vom Reifen ab. Ich schneid dir deinen Schwanz ab, als wärst du ein Kinderficker. Zeige dir meine Rolex und deine wird zu einer Flitflack. Erzähl mir nix von deiner Fam, deine Eltern sind doch Geschwister. Ich leg meine Wurst auf deine Mutter, als wär sie eine Pizza. Jeder wäre gerne mein Schlüpper, denn mein Penis ist größer und dicker. Irgendwann allein im Bunker sterben wie Adolf Hitler. Du hättest gerne das Geld, doch hast du die Fresse von Jigger. Wenn mein Schwanz sich in dich rein darf, dann kommt er mit dem Richter. Versuch den Mund zu schließen, doch heute ist langer Samstag. Du hast nur die rechte Hand und machst dir einen Antrag. Der Lipgloss deiner Mutter macht mein Sack zum Diamanten. Du suchst deinen Platz im Game, ich schaub dich gerne an meine Hand. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Jeder vorm Club guckt nur auf mich, denn ich flieg grad aus der Tür. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Probier den Quickbox noch ein drittes Mal und ich zieh dir die Prothese ab. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Okay, ich fahre noch mal kurz rechts ran und kratze euch vom Reifen ab. Ich spring wie im Suff auf dich ruf, Brust gegen Brust, du bist am Grab deiner Oma, hörst KIZ aus der Gruft, wir touren wieder. Ich bring dir dein Mädel zurück, Fotze ausgeleiert, Arsch zerfleddert, Schädel gefickt. Mein Bewährungshelfer hat gesagt, ich darf das nicht, deswegen prügelt dich mein Fan, bis dein Schlagstock bricht. Du hast Angst um deine Ehe, wenn ich dein Mädel seh. Doch deine Freundin sieht aus wie eine Nebelkrähe. Wenn ich am Strand stehe, fangen die Wellen an sich zu teilen. Fühl mich heiß, Rap zu zaubern, ich mach Wasser zu Wein. Ich dring ein, wo ich will, wie Bushs Militär. Danach zieh ich ihn aus dem Loch, als ob er Saddam wär. Jeder vorm Club guckt nur auf mich, denn ich flieg grad aus der Tür. Du Hurensohn, ich mach ein Festival auf deinem Grab. Probier den Quickbox noch ein drittes Mal und ich zieh dir die Prothese ab. Ich mach ein Festival auf deinem Grab. Okay, ich fahre noch mal kurz rechts ran und kratze euch vom Reifen ab.